Nur wenn du etwas sagen willst. Bleib lieber still. Nicht weil du das selbst so willst, sondern weil ein Staat das will. Du hängst an diesen Fäden schon die ganze Zeit und du siehst sie nicht. Nur manchmal schimmern sie, und das nur ganz kurz, und das auch nur bei ganz, ganz hellem Licht. Und darum spreche nicht. Spreche nicht. Spreche nicht. dem System.